Freu dich an der Sonne, unterm Licht, unter jedem Strahl, der durch die Wolken bricht. Freu dich bis zum Abend und dann denk daran, dass Gott Freude gibt, die nicht untergehen kann. Ich habe Freude, ja Freude, die bis morgen bleibt. Ich habe Freude, ja Freude, die kein Herz vertreibt. Jesus gab für mich sein Leben, starb für meine Traurigkeit. Von der größten Sorge hat er mich befreit. Freu dich an der Blume, wenn sie blüht. Freu dich an dem Vogel und an seinem Lied. Freu dich bis zum Winter und dann denk daran, dass Gott Freude gibt, die nicht welken kann. Ich habe Freude, ja Freude, die bis morgen bleibt. Ich habe Freude, ja Freude, die kein Herz vertreibt. Jesus gab für mich sein Leben, starb für meine Traurigkeit. Von der größten Sorge hat er mich befreit. Als Gott einst auf diese Erde kam, als er meine Schuld für immer auf sich nahm, hat er von der größten Sorge mich befreit. Und so freu ich mich gestern, morgen, heut. Kennst du die Freude? Ja, Freude, die bis morgen bleibt. Kennst du die Freude? Ja, Freude, die kein Herz vertreibt. Jesus gab für mich sein Leben, starb für meine Traurigkeit. Von der größten Sorge hat er mich befreit.